Es gab oder gibt ja auch immer... Oh, jetzt ist ja der Krankenwagen. Moment. Hört man den? Ja, ja, der Krankenwagen kommt. Ruf einen Krankenwagen. Krankenwagen! Hallo und herzlich willkommen zum 7. News-Podcast im Jahr 2020. Heute geht es wieder um viele interessante News. Unter anderem kehrt Magic Kaito 1412 zu ProSieben Max zurück. Wir haben neue Tassen, die bei Kase erschienen sind. Und da beginnen wir natürlich später erst damit. Ich begrüße erst meinen heutigen Mitstreiter. Mit dabei ist heute Olli. Hallo Olli. Ja, hallo. Ich bin auch erschienen heute. Und ich begrüße Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Und mit dabei ist auch Johannes. Hallo Johannes. Ja, hallo. Heute wieder mit Streiter, aber natürlich hoffe ich, dass es ohne Streit auskommt und hier ganz harmonisch verläuft. Genau, das hoffen wir natürlich alle. Zunächst zu den internen Ankündigungen. Wir haben einen neuen Audiokommentar für euch aufgenommen und veröffentlicht zu Film 22 Zero, der Vollstrecker. Falls ihr unsere Audiokommentarreihe noch nicht kennt, da schauen wir uns immer einen Detective Conan Film an. Oder auch TV-Special hatten wir, glaube ich, auch schon in der Reihe. Und sprechen dann nebenbei, was wir gerade dazu denken und meinen und fühlen. Ihr seht den Film nicht, sondern werft ihn gleichzeitig bei euch zu Hause an, auf DVD und Blu-ray. Und könnt dann unsere Kommentare dazu live mitverfolgen, wenn euch das interessiert. Dann schaut dort gerne mal vorbei. Wir haben es zu vielen Filmen schon gemacht. Jetzt auch zu Film 22 Zero, der Vollstrecker, dem aktuellsten Film, den es auf DVD und Blu-ray derzeit gibt. Ja, ich glaube, angefangen haben wir mal mit Film 14, kann das sein? Hätte ich jetzt auch spontan gesagt, ja, genau. Film 14, der erste, der damals auf Blu-ray erschienen ist in Deutschland. Genau, dann geht's auch schon direkt weiter mit dem Anime in Deutschland-Bereich, unserer größten Rubrik hier heute. Da hatten wir letztes Mal schon darüber berichtet, dass Cinemax 3 Detektiv-Conan-Filme im Kino zeigen wird. Beziehungsweise nochmal zeigen wird. Davon wurde jetzt einer aus dem Programm gestrichen und die Details dazu hat kurz und knapp Lasse. Ja, denn Film ursprünglichen Meldungen, die überverbreitet wurden, stand der Lupin vs. Conan Film mit auf dem Plan für den 9. Juni, also in der Woche am Anfang des Monats. Aber obwohl das da drin stand, war es in der News, die Kase dann offiziell rausgehauen hat, nicht mit in der Liste und auch auf den Webseiten von Cinemax waren zwar Film 21 und 22 zu finden, aber nicht der Film und er wurde dann nicht gezeigt, warum nicht oder beziehungsweise warum er dann vorher in den Berichten auftauchte, kann man nicht sagen, ehrlich gesagt. Ja, ich kann mir höchstens vorstellen, dass von Cinemax das irgendwie vorher angedacht war, dass dann so in Umlauf geriet, dieses Gerücht quasi, und es dann später doch noch gestrichen wurde, weil es als nicht relevant genug angesehen wurde vielleicht, und dass deswegen nur in Anführungszeichen Film 21 und 22 im Vorlauf gezeigt wurden, also am 16. Juni und am 23. Juni, das ist ja schon vorbei, falls ihr das jetzt hier hört, dann seid ihr zu spät dran, darüber hatten wir ja, wie gesagt, auch schon im letzten Monat berichtet, sodass ihr da ins Kino hättet gehen können. Oder vielleicht wart ihr ja sogar tatsächlich dort und habt Film 21 und 22 nochmal angesehen. Das könnt ihr auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr interessieren, ob einige Zuhörer da gewesen sind und wie voll das Kino war. Also wenn ihr das irgendwie Berichte schreiben könnt, gerne unten in die Kommentare dann. Genau, also ich weiß, ich hatte es ja auch bei Instagram unter anderem geteilt. Da könnt ihr uns gerne folgen, instagram.com/conannews. Da hatte ich auch geteilt, dass die Filme nochmal bei Cinemax laufen, natürlich auch mit entsprechenden Links, wo man die Tickets dann erwerben kann. Und da hatte sich Cinemax tatsächlich auch sehr gefreut, dass wir das geteilt haben, dass die Filme laufen. Also anscheinend ist das gar nicht so eine kleine Nummer, wie man dachte. Ich hoffe tatsächlich auch, dass sie gut angekommen sind. Und vielleicht gibt es dann ja in den nächsten Jahren, wenn dann hoffentlich Film 24 nach Deutschland kommen sollte, wieder so einen kleinen Vorlauf mit anderen Detektiv-Conan-Filmen, wenn es gut angekommen ist in diesem Jahr. Wäre ja nicht schlecht. Ja, das wäre eine gute Möglichkeit, sage ich mal, für alle die kommenden Filme, wo wir gleich noch zu kommen, halt nicht gesehen haben aufgrund der aktuellen Situation. Dann könnte man den nämlich nochmal und natürlich die anderen Conan-Filme im Kino nochmal nachholen und Ja, das ist ja auf jeden Fall immer ein Besuch im Kino wert. Genau, ja, und du hattest es schon angesprochen, denn am 30. Juni, also eine Woche nachdem Film 22 nochmal wiederholt wurde, lief dann auch der brandneue Film Die Stahlblaue Faust, Film 23 in den deutschen Kinos und auch in den österreichischen und als Premiere sogar in den schweizerischen Kinos, heißt es, glaube ich. Dort aber auch nur in zwei Städten, aber das ist auch eine Premiere gewesen. Ich glaube, Detective Conan lief vorher noch nie in der Schweiz. Muss sagen, ich kenne mich in der Schweiz nicht gut aus, wie viele Filme dort liefen oder wie die Anime Nights dort oder ob sie dort überhaupt laufen, weil das für mich tatsächlich sehr weit weg ist als Norddeutscher, aber ja, freut mich tatsächlich sehr, wenn der Film dort auch läuft. Genau, und falls ihr den Film noch nicht gesehen habt am 30. Juni, dann schaut mal gerne nochmal nach, ob der Film nicht vielleicht zeitnah bei euch im Kino läuft, denn der 30. Juni ist auch gar nicht der fixeste Termin dafür, da aufgrund der aktuellen Situation mit Covid-19, Corona, ihr kennt das Ganze, einige Kinos noch gar nicht geöffnet hatten am 30. Juni, das heißt, dort musste verschoben werden, teils auf ja, Anfang Juli oder eben jetzt auch noch, nachdem ihr diesen Podcast vielleicht hört. Also schaut dort gerne mal nach, eventuell habt ihr noch die Gelegenheit, bei euch im städtischen Kino dann Film 23 zu sehen. Die Termine sind da wirklich super unterschiedlich und ja, auch ein bisschen zerbombt, wenn man das so sagen kann, in der klassischen Conan-Film-Manier zerbombt. Ja, also da muss man wirklich, wirklich aufpassen, je nach Stadt und Gebiet, wo man da den Film wie sehen kann. Ja, und wenn ihr dort wart, schreibt gerne mal eure Meinung zu Film 23 in die Kommentare, wie euch der Film gefallen hat, denn ich war leider nicht da, Corona-bedingt bin ich lieber zu Hause geblieben. Ich weiß nicht, wie es bei euch der Fall war, wir hatten ja letztes Mal schon gesprochen, dass wir auch eher alle nicht sonderlich hingehen wollten. Vielleicht ist ja doch jemand von euch gegangen? Nein. Nein, leider nicht. Ich saß dann zwar hier zu Hause, hab so gedacht, ah, Film 23, ich hab ihn damals in Japan sehen dürfen und dachte so, ah, der Film war eigentlich gut und jetzt in Deutsch, dann verstehst du sowieso mehr. Da versteht man ja gar nichts, also ich zumindest. Und dann saß ich, dachte, ah, vielleicht gehe ich ja doch, weil ich will ihn unbedingt eigentlich gerne sehen, aber ich bin dann doch nicht hingegangen und ich habe es bis heute, naja, nicht bereut, aber es war halt trotzdem irgendwie doof. Ja, es schmerzt, ne, es schmerzt. Ich merke das auch, ja, vor allem wenn andere berichten, wie schön es im Kino war und wie toll ihnen der Film gefallen hat, neuer Lieblingsfilm und so, denkt man sich so, ja, ich kenne ihn noch nicht, aber ja, wir werden ihn am 21. September dann auf DVD oder Blu-ray sehen, wenn er dann dort erscheint. Also ich muss sagen, bei mir war es so, in meiner Stadt wurde der Film nicht gezeigt. Also ich musste da ein bisschen gucken, bin auch generell sehr skeptisch gewesen im Vorhinein schon und habe gesagt, naja, eigentlich will ich gar nicht ins Kino wegen der aktuellen Situation. Da kann ich mir, weiß Gott, schönere Sachen vorstellen. Andererseits natürlich ist man Conan-Fan durch und durch, will es eigentlich nicht verpassen. Ich habe mich dann mal ein bisschen informiert, auch die Situation in den Kinos und so weiter und muss sagen, ja, also in den meisten Städten, hessischen Städten wurde der Film im Rahmen der Anime Night nicht gezeigt, also die Anime Night ist quasi in diesen Kinos ausgefallen. Dann gab es jetzt noch Gießen und Frankfurt, da wird der Film zum Beispiel am 7., ich glaube Gießen am 7. Juni, Juli und am 14. Juli in Frankfurt gezeigt. Da muss ich mal gucken, also das wäre vielleicht für mich noch eine Option, dass ich sage, ich könnte den Film noch sehen. Andererseits ja, ist die Frage, ob ich dazu Lust habe und das auch immer noch eher nicht. Ja, ich weiß nicht, also insgesamt tatsächlich eher eine schwierige Situation. Genau, ist übrigens genau umgedreht, also am 7. in Frankfurt, 14. in Gießen, falls jemand jetzt die Termine hier haben möchte, aber zum Beispiel auch am 21. läuft der Film noch in Innsbruck, also durchaus sehr lange Zeit noch, wenn man bereit ist, einige Wegstrecke vielleicht in Kauf zu nehmen und um den Film anzuschauen. Also man hat jetzt immer noch die Möglichkeit, den Film zu schauen, oder man wartet halt einfach ab und das ist ja wie gesagt. Also könnt ihr euch vorstellen, dass der Film vielleicht nochmal gezeigt wird? Also ich finde, diese Nachholtermine sind ja in dem Sinne, also es sind keine Nachholtermine, weil es sind ja die ersten Termine, die quasi stattgefunden haben. Die wurden teilweise halt nur verschoben, weil die Kinos noch nicht offen hatten. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass es wirklich noch einen Nachholtermin gibt, dass man sagt, okay, vielleicht vor der DVD-Veröffentlichung nochmal in der Woche oder in dem Monat, dass man sagt, okay, da wird es nochmal gezeigt vielleicht im Kino. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Weiß ich nicht, finde ich eher schwierig. Also klar, als Kinobetreiber holt man sich wahrscheinlich jeden Film, den man kriegen kann, weil die Kinos müssen auch erst wieder anlaufen und sind wahrscheinlich froh über jeden Besucher. Und ja, dann könnten die dann natürlich sagen, ja, jeden Film, den wir zur Verfügung haben, holen wir uns. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, inwieweit die das nochmal Geld kosten wird. Und ja, wenn sie jetzt gesehen haben, dass die aktuellen Besucherzahlen nicht so hoch waren, sagen sie sich dann vielleicht eher doch, ja, nee, lief gerade erst und war nicht so gut und kommt ja bald sowieso auf DVD, falls die Kinobetreiber das überhaupt wissen. Und ja, von daher weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich kann mir eigentlich beides vorstellen. Sie könnten sagen, ja, machen wir, oder nee, machen wir nicht. Ich sag so halt, was dafür sprechen würde, wäre halt diese Geschichte, dass man jetzt halt nochmal Film 21, 22 nochmal gezeigt hatte, dass man sagt, okay, vielleicht nutzt man das nochmal und versucht irgendwie die Anime ein bisschen mehr ins Kino zu bringen, weil halt eben die Kinobetreiber, wie du schon sagtest, halt keinen neuen Nachschub bekommen, weil das sich das alles auf den Herbst verschoben hat, dass man sagt, okay, man zeigt das zum Beispiel Weathering With You oder Your Name wurde jetzt öfter mal nochmal in den Kinos gezeigt, hatte ich gesehen, so dass man sagt, okay, vielleicht könnte das ja nochmal eine Möglichkeit sein. Also mich würde es, na, ich weiß nicht, bringt mir im Endeffekt nichts, wenn ich nicht ins Kino gehen will, aber andererseits, naja, vielleicht nicht ganz so das Verkehrteste, vielleicht entspannt sich die Situation nochmal deutlich, wer weiß. Ich persönlich habe halt gehört, dass man wohl auch in den Kinos Masken tragen soll oder muss. Und ja, wenn man sich da so einen Film ansieht, 2 Stunden lang mit so einer Maske, ist schon nicht das Bequemste. Also ich hatte gesehen, dass Kase geteilt hatte, dass man im Kino selbst die Maske tragen muss. Aber wenn der Film dann startet, dann darf man sie tatsächlich abnehmen. Also während des Films muss man keine Maske tragen. Soweit ich informiert bin, ist vielleicht auch von Kino zu Kino unterschiedlich. Die Regelung. Ja, also ich glaube, da muss man sich, weil die Gesundheitsämter da vielleicht andere Vorgaben machen und das ist ja kommunal organisiert, müsste man sich da beim Kinobesuch oder bei der Kino-Webseite, dass man da besuchen möchte, nochmal informieren. Ich hatte nämlich auch gesehen, es gab also verschiedene Kinos haben auch in hessenweit halt unterschiedliche Hygienekonzepte gehabt, wann man wie die Maske tragen muss. Also da solltet ihr euch auf jeden Fall, um auf Nummer sicher zu gehen, vorab informieren. Ich bleibe aber dabei, ich fand's oder das möchte ich nochmal erwähnen, ich finde es ein bisschen ärgerlich, dass man den Film schon so früh gezeigt hat und ich verstehe nicht, warum man nicht sagt, okay, man hätte es noch um einen Monat verschieben können oder so oder 2 Monate, also das ärgert mich heute noch ein bisschen, wenn man sagt, okay, man kann schon nicht parallel online zeigen, weil vielleicht Rechte fehlen für Streaming, um das auf Anime On Demand anzubieten oder so, dann hätte man das doch wenigstens verschieben können und dann halt nochmal so die Filme 21, 22 halt statt dessen als Ersatz nochmal zeigen können über die Anime Night. Ja, also ich finde es auf jeden Fall einen unguten Zug von Kase, dass man das so gemacht hat und mich würde es natürlich brennend interessieren, wie gut die Kinos tatsächlich besucht waren und ob sich das für die Kinobetreiber, für Kase gelohnt hat. Das würde ich gerne mal wissen, aber wir werden es wohl nicht erfahren. Ja, schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn ihr da wart, wie gesagt. Das interessiert mich oder uns alle wirklich sehr, wie es denn vor Ort war, falls ihr dort wart und wie euch der Film gefallen hat. Ja, also ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass der Film vielleicht Ende August oder Anfang September nochmal gezeigt wird, aber das weiß man natürlich nie genau, kommt natürlich auch darauf an, ob es wieder stärkere Beschränkungen gibt oder wie auch immer. Ja, ich kann mir vorstellen, wie gesagt, dass es schwierig ist, den Film um einen Monat zu verschieben, weil da ja das Programm auch schon feststeht für die nächste Anime Night dann. Ich weiß gar nicht, was jetzt im Juli kommt für in der Anime Night, aber man ist natürlich ein bisschen termingebunden. Aber es ist trotzdem ungünstig gelöst. Wie gesagt, man hätte es als Virtual Ticket bei Anime On Demand zumindest anbieten sollen. Aber darüber hatten wir uns ja schon ausführlich die beratschlagt, um sozusagen. Ja, aber jetzt ist es, finde ich, noch mal umso bitterer, weil ich genau weiß, wenn es das als Virtual Ticket noch gegeben hätte, das hätte ich auf jeden Fall gesehen. Ja, wir alle, ja. Ja. Ja. Ich kann abschließend übrigens nochmal sagen, falls ihr tatsächlich noch ins Kino gehen solltet, dann haltet euch bitte unbedingt an die örtlichen Regelungen, informiert euch da bei eurer Kinokette, was ihr machen müsst, wann ihr die Maske tragen müsst und was es sonst für Regelungen gibt. Natürlich die 1,5 Meter Abstandsregel, die gilt natürlich überall und passt darauf eure Mitmenschen auf, damit der Kinobesuch für alle auch zum tollen Erlebnis wird. Hier der Disclaimer nochmal, damit ja, andere sich nicht auch gegrämt fühlen, dadurch, dass ihr im Kino seid und dann sagen, diese Conan-Fans da drüben schon wieder von der Anime Night, die sind ja grauenvoll. Das wollen wir nicht hören, von daher passt da bitte ein bisschen auf dann. Genau, machen wir weiter mit der nächsten Meldung und bleiben bei Kase. Aber beim Anime, bei der Anime-Serie, dort ist nämlich eine neue DVD-Box erschienen, die DVD-Box 13, mit der die Veröffentlichung der 5. Staffel gestartet ist, also mit den in Anführungszeichen 9 Folgen, die kürzlich 2018 bis 2019 bei ProSiebenMax erstmals zu sehen waren. Genau, am 2. Juli ist die DVD-Box 13 erschienen, also falls ihr die DVD-Boxen sammelt oder jetzt damit beginnen wollt mit der neuen Staffel, weil ihr die ganzen alten 333 Folgen eh schon alle kennt und die nicht auf DVD braucht, dann könnt ihr jetzt einsteigen und ja, genau, euch die DVD-Box 13 zulegen. Enthalten sind die Folgen 334 bis 359, wie gesagt, von der 5. Staffel. Genau, wir haben auch im Newsblog einige Fälle aufgelistet, die damit enthalten sind. Der beschmutzte Maskenheld, das rote Pferd in den Flammen, ein sehr schöner Fall, Freundschaft, die sich nicht mit Geld kaufen lässt und zwei ähnliche Prinzessinnen ist dort enthalten. Genau, also falls ihr sammelt, dann legt euch die Box doch gerne zu, auch gerne über unseren Amazon-Partnerlink, wo dann für uns noch ein paar Cent kostenfrei abfallen. Es gab oder gibt bei Amazon ja auch häufiger diese 3-für-2-Aktion. Okay, die gibt es auch bei Saturn, Mediamarkt und ich weiß gar nicht, ob es die woanders auch gibt. Aber gerade oder kürzlich gab es die auch bei Amazon. Also falls ihr da ein Schnäppchen schlagen wollt, dann könnt ihr auch auf so eine Aktion warten. Genau, und die dann ein bisschen kostengünstiger abgreifen, wenn ihr noch, wenn euch noch ein paar weitere DVD-Boxen fehlen. Das lohnt sich da auf jeden Fall immer. Genau, und es gab ja auch Spekulationen, dass auf der DVD-Box die japanische Tonspur enthalten sein sollte, weil auf diversen Online-Plattformen das so gelistet ist. Unseren Informationen nach ist die japanische Tonspur nicht enthalten. Genauso auch die Frage nach den Namensboxen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme wissen wir noch nicht, ob da tatsächlich diese schicken Kästchen bei der Vorstellung von neuen Charakteren, ob die enthalten sind oder nicht. Die wurden ja erst mit dem 2. Durchlauf der Folgen bei ProSiebenMax hinzugefügt. Und so wie man Kasi kennt, könnte es durchaus passiert sein, dass die Boxen nicht auf der DVD enthalten sind. Ja, das wäre dann allerdings, wenn die Boxen wirklich fehlen, meiner Meinung nach wäre das ein großer Fehler von Kasi, weil sie haben es ja bemerkt und haben es bei ProSiebenMax auch nachgereicht und gerade wenn man das halt weiß, dann geht man ja eigentlich bei der Planung einer DVD-Box, die enorm was kostet und viel abwirft und, davon aus, dass das eben alles seine Richtigkeit hat. So würde ich das zumindest machen als Chef von Kase, der ich nicht bin. Aber das Problem ist halt, wie gesagt, dass hier zwei Köche dabei sind und das ist halt ProSiebenSat.1 und Kase und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da zu Unstimmigkeiten oder nicht Unstimmigkeiten kommt, da dass man sagt, okay, der eine hat gemerkt in seiner ersten Ausstrahlung, ach, da fehlen noch die Namensboxen, wir machen das noch nach, beauftragen dann auch jemanden und haben dann diese Fassung und dass diese Fassung dann, weil Kase vielleicht nicht angefragt hat oder weil sie da nicht dran gedacht haben für die DVD-Veröffentlichung, hatten das Material schon lange vorbereitet. Vielleicht gab es ja auch eine zeitliche Überschneidung, dass die DVDs schon im Druck waren, quasi in Anführungszeichen. Also da weiß ich nicht, da kann ja doch immer mal auch ein bisschen was planungstechnisch vielleicht schiefgegangen sein. Deswegen würde ich da nicht 100% darauf vertrauen, dass die Namensboxen enthalten sind. Würde es mir aber auch wünschen. Was ich mir außerdem noch wünschen würde, aber was wahrscheinlich nicht passiert sein wird, dass ein Mitarbeiter bei Kase sein Paint-Künste freien Lauf gelassen hat und auch bei der Einblendung der Episodentitel am Anfang, wo die Tür ja immer so schön aufgeht und bei ProSiebenMax ja immer noch dieser schöne japanische Titel zu sehen war, dass dort einfach mal jemand das wegretuschiert hat, was ja sehr einfach ist, muss man sagen, weil es ja alles schwarz ist, und da einen deutschen Titel hingeklatscht hat, aber ich denke, da erwarte ich tatsächlich zu viel, also. Aber das ist doch traurig, weil Olli hatte schon recht mit so einer teuren DVD-Box. Man zahlt ja doch einen stolzen Preis, sag ich mal. Auch wenn man das natürlich ins Verhältnis setzen muss für Anime-Serien, aber man zahlt ja doch einen stolzen Preis dafür im Ergebnis und da könnte man sich ja eigentlich sowas wünschen und für eine DVD-Fassung, die hier in Deutschland erscheint, auch irgendwie ein bisschen erwarten. Ja. Eigentlich ja, du sprichst es aus, aber ja. Aber ich gebe dir recht, ich habe die Erwartung auch nicht. Ich würde mich auch positiv überraschen, wenn es so wäre, aber ich glaube nicht dran. Ich weiß halt nicht, ob das auch lizenzrechtliche Gründe hat, der Episodentitel an sich. Also es Aber gibt ja für das kann ich alles mir nicht Rechte. vorstellen. Ja, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Bei allen anderen, also nicht, okay, alle darf man nicht sagen. Das wäre auch wieder zu verallgemeinern. Bei den großen Serien und sonst was, was hier so läuft, war das eigentlich immer so, dass dann auch mal der deutsche Titel eingeblendet wurde und dass es da extra so Fassungen gibt. Halt dieses internationale Master, was dann ausgegeben wird, wo eben nicht schon die Kanji eingeblendet sind. Gut, kann natürlich sein, dass weil Conan schon ein bisschen älter ist, dass man das damals vielleicht noch nicht gemacht hatte, in so einem internationalen Master. Aber eigentlich würde ich es mir schon erwarten, dass, ja, dass es möglich ist, weil es auch in der Vergangenheit möglich war, dass man das auch jetzt wieder macht. Aber ich glaube nicht dran. Ja, die Frage ist halt, wie gesagt, weil, ob das extra was kosten würde. Also ich könnte mir vorstellen, wenn die Lizenzgeber sagen, ja, ihr könnt die deutschen Titel haben, kostet euch aber noch mal, ich übertreibe mal 1 Million extra, dann Nein, überlegt das kann sich ich mir nicht. Kaseh das vielleicht. Ja, das schon, aber das kann ich mir nicht vorstellen, tatsächlich. Also, warum sollte der Lizenzgeber sagen, nee, also deutsche Titel dürfen die nicht verwenden, das müssen die Japaner sein, die da eingeblendet werden. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich das noch was vergüten lässt. Das Einzige, was halt kostet, ist halt, dass man jemanden beauftragen muss, der es halt macht. Und wenn es ProSiebenSat.1 ja, Media AG nicht gemacht hat, dann muss es halt Kaseh machen. Und wenn die sagen, naja, für die TV-Ausstrahlung war es auch gut genug, dann ist es auch gut genug für die DVD. Dann werden sie es nicht machen, dann werden sie sich diese Kosten sparen. Also ich kann mir tatsächlich sehr gut vorstellen, dass man, wenn man das nochmal nachträglich ändert, dass man dann das tatsächlich nochmal mit Japan absprechen müsste, denen das Material hinschicken müsste, dass dann nochmal da irgendjemand drüber guckt und sagt, aha, hier ist ein deutscher Titel, den ich nicht lesen kann und dann eventuell ablehnt oder dann nochmal Rücksprache oder ich weiß nicht, aber was sollte man denn dagegen einzuwenden haben? Also wäre natürlich trotzdem Das ist ja. mehr Aufwand, klar, ja. Aber es ist ja die deutsche Lokalisierung. Also das gehört ja mit dazu, wenn man sagt, okay, wir blenden schon, also Ja, bei anderen Serien zwanghaft den deutschen Untertitel über die japanische Synchro ein, damit man das halt nicht exportiert, dann würde ja das noch mehr dafür sprechen, da auch den Titel zu ändern. Also, weiß nicht. Das wäre ja auch im Sinne des Lizenzgebers. aber es ist halt ein bisschen verwunderlich, sag ich mal, dass es im deutschen Fernsehen schon nicht lief. Und deutsches Fernsehen gucken viele Deutsche, würde ich mal sagen. Noch, ja. Jetzt gucken Sie alle die DVDs von Conan. Vielen Dank dafür, das ist sehr gut. Das bringt hoffentlich noch weitere DVD-Boxen. Ja, das ist auch die perfekte Überleitung zu DVD Box 14, die ja angekündigt war und immer noch ist. Ursprünglich war sie ja angekündigt für den 6. August, aber der Termin kann nicht gehalten werden. Laut Amazon, also auf der Kaseh-Website, ist diese DVD Box 14 auf mysteriöse Art und Weise verschwunden, hatte Lasse kürzlich rausgefunden. Fand ich sehr interessant, dass sie da mal gelistet war und jetzt verschwunden ist. Also Amazon sagt, 6. August war ursprünglich terminiert und jetzt verschoben auf den 1. Oktober. Also wieder ein bisschen Abstand auch zur 13. DVD-Box, die ja auch verschoben wurde. Wir erinnern uns, sie sollte eigentlich schon im April erscheinen und jetzt erst im Juli. Dann ist natürlich auch folgerichtig, dass dann DVD Box 14 von August auf Oktober verschoben wird, weil man sonst im Juli und im August, also in 2 Monaten, 2 DVD-Boxen, das ist wirklich ein bisschen viel für das arme Detektiv Conan-Fanherz und für den armen Detektiv Conan-Geldbeutel, der ja so viel berappen muss in letzter Zeit. Ist er gar nicht gewohnt. Vor 5 Jahren konnte man sich noch keine DVDs kaufen, also die DVD-Boxen und vieles weitere nicht. Inzwischen muss man da ja sehr tief in die Tasche greifen, um immer up to date zu bleiben. Ja, also 1. Oktober ist jetzt der angedachte Termin für DVD Box 14. Kaseh hat das noch nicht bestätigt, ist aber anzunehmen, dass das stimmt, weil Amazon da in den vergangenen Jahren immer einen sehr richtigen Riecher hatte. Deswegen haben wir darüber auch berichtet. Genau. Wer weiß, ob Kaseh das bestätigt oder ob es vielleicht doch noch eine Verschiebung gibt Richtung September oder vielleicht doch November. Das kann natürlich auch immer passieren, gerade auch wegen der Covid-19-Situation. Das darf man nicht vergessen, im Hinterkopf behalten. Genau, aber DVD Box 14 kommt dann auch irgendwann zu uns. 1. Oktober momentan ist der Termin. Wo du gerade schon von dem Belastung für den Geldbeutel des Conan-Fans gesprochen hast, wir wurden auf dem Newsblog tatsächlich gefragt, was wir davon halten, dass Kaseh die von der Bundesregierung beschlossene Mehrwertsteuersenkung nicht bei ihren Preisen einfließen lässt. Also zumindest auf der Kaseh-Webseite. Amazon macht das ja, glaube ich, automatisch selbst. Aber Kann man von Kasey erwarten, dass sie eine Pflicht haben, die Mehrwertsteuersenkung, die es ja jetzt aktuell gibt mit diesem Konjunkturpaket Wumms, dass sie das umsetzen sollten? Oder kann man ihnen da keinen Vorwurf machen? Schwierig, weil das greift ja auch in so eine allgemeine Diskussion. Ich meine, im Endergebnis, also sie werden ja das so machen, dass die Mehrwertsteuer dann die Vergünstigte ausgewiesen ist. Das besteht ja gesetzliche Pflicht, aber sie geben die Preise halt nicht, diese Preissenkung nicht weiter. Ich meine, ja, schwierig. Ich meine, die werden sicherlich auch, obwohl, er leidet Kasey unter der Corona-Krise. Also ich kann dir sagen, bei manchen verstehe ich es, wenn sie sagen, okay, wir geben das nicht weiter, weil wir uns selbst irgendwie mal einen Gewinn machen müssen. Da hat man natürlich keinen Einblick bei Kasey. Boah, das finde ich wirklich eine schwierige Frage. Mir fällt es schwer, so einen pauschalen Vorwurf zu machen, wenn man nicht die Hintergründe kennt und sagt, okay, vielleicht ist denen ihr Geschäft in der Corona-Krise eingebrochen. Andererseits denke ich mir, naja, Home-DVD und sowas, war das Ding in der Corona-Krise, ja, Anime on Demand und Co., alles, was dazugehört, dieses ganze Home-Entertainment-Ding, da wird man sicherlich auch einen großen, oder hätte man auch Profit ausschlagen können. Ja, ich weiß nicht. Im Endeffekt geht es darum, auch nur in Anführungszeichen nicht so viel Geld, was man da spart bei einer DVD-Box, die 50 € kostet. Wie Ja. viel wäre es denn dann? Das wären Euro wahrscheinlich nicht mal, oder? Dass er dann statt 50 € oder 60 € 49 oder 59 kostet beispielsweise. Also Naja, so. die DVD-Boxen stehen ja bei Kasey für fast 60 drin, ne? Im Kasey-Shop. Ja, aber mit der Mehrwertsteuersenkung, wenn sie die weitergeben würden, das ist ja sowieso nur ein marginaler Unterschied. Und also Anime-DVDs sind ja sowieso im Hochpreissegment, also es ist ja wirklich, ja, ich will nicht sagen hochqualitative Ware, aber also zumindest preislich sehr hoch angesiedelt im Vergleich auch zu anderen normalen DVD-Boxen von beispielsweise amerikanischen Serien. Da wird ja oft gesagt, dass Anime da sehr teuer sind vergleichsweise. Aber wie Johannes schon sagte, ich weiß nicht, wie groß Kasey von der Corona-Krise betroffen war, ob da wirklich große Umsatzeinbußen auch mit einhergingen. Und dann könnte ich zum Beispiel auch sagen, ja klar, wenn Kasey das selber braucht, um über die Runden zu kommen, diese geringen Beträge, dann sehe ich da jetzt auch keinen Beinbruch dran, dass sie das nicht an die Fans oder an die Käufer weitergeben. Anderer Punkt, den ich noch gar nicht bedacht hatte, ist natürlich auch, dass es Arbeit macht. Also für das Unternehmen, die Preise anzupassen, und das für einen Zeitraum von 6 Monaten, der jetzt absehbar ist. Ich meine, in Deutschland ist es nicht so, dass man das immer die Preise hat und also in Japan ist das zum Beispiel so, man hat den Preis und dann steht dann plus Mehrwertsteuer. Und in Deutschland hat man das ja nicht, dass das immer nur der Endpreis, der angegeben wird. Von daher ist dann auch immer so eine Sache mit ausgewiesener Mehrwertsteuer, müsste man das immer ändern und sowas. Und ist der deutsche Handel nicht so darauf vorbereitet, zumal diese Mehrwertsteuersenkung auch sehr kurzfristig beschlossen wurde. Für so Unternehmen kann das schon eine große Herausforderung sein. Und ich habe auch mal jetzt kurz ein bisschen überschlagen. Also es müsste so um 1 € sein, also ein bisschen über 1 €, was dann da im Endeffekt drauf ist. Und wie du schon sagtest, es ist schon ein Hochpreissegment. Ich meine, man sagt ja nicht, ich kaufe mir jetzt 10 DVDs und da hätte ich jetzt aber 10 € gespart. Also 10 DVD-Boxen und da hätte ich jetzt 10 € gespart, dann weiß ich nicht, dann könnte ich es verstehen, aber ansonsten muss ich sagen, ja, ich kann nachvollziehen, wenn sie das nicht weitergeben. Aber das betrifft auch Unternehmen allgemein und nicht nur Kasey. Also ich denke auch, um das nochmal aufzugreifen, dass Kasey gerade durch Anime on Demand auch ordentliche Zugewinne gemacht haben dürfte, also zumindest im Streaming-Segment, weil das ja gerade durch die vielen Leute, die zu Hause waren und auch vielleicht die Kinder, die dann Anime konsumieren wollten, ja, Anime ist Kinderkram, nein, ist es nicht, aber ja, dass dadurch vielleicht vermehrt Abos eingetrudelt sind bei ihnen. Offiziell hat Anime On Demand dazu nichts gesagt und es gab auch kein Leistungseinbruch oder so, wo Anime On Demand wieder gesagt hatte, dass man ein bisschen auf die Server aufpassen muss und hier und da. Da gab es halt kein Statement zu, aber ich kann mir vorstellen, dass Anime On Demand davon genauso profitiert hat wie beispielsweise Amazon Prime oder Netflix, die ja, glaube ich, die Wiedergabequalität ja sogar gedrosselt hatten. Ich weiß nicht, ob das immer noch aktiv ist, damit alle in den Genuss Ich meine, von das wurde aufgehoben. vielen Serien kommen konnten. Okay, dann wurde es aufgehoben. Sicher ist das nicht, aber bei Anime on Demand hat man immer die gewohnte Qualität. Da wurde, glaube ich, nichts gedrosselt. Zumindest hatte ich davon nichts gelesen. Und bei Netflix wurde das auch nicht gedrosselt unbedingt, damit alle sehen können, sondern das hat die EU erbeten, damit Regierungsseiten im Zweifelsfall keine Serverkapazität weggenommen wird, dass die Leute sich informieren können. Ah, okay. Das ist auch interessante Zusatzinformation. Ja, da war ich gar nicht im Bilde. Ja, man muss auch sagen, also es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ich weiß nicht, ist jetzt nicht angekündigt oder geplant, aber dass man, das haben andere Händler oder Anbieter schon gesagt, wir geben diese Mehrwertsteuersenkung nicht weiter, aber wir werden das in Zukunft bei bestimmten Deals oder Rabatten oder so Rabattaktionen dann machen, wovon wir den Kunden dann ein bisschen was zurückgeben können. Dass man sagt, okay, man macht das jetzt nicht auf jedes einzelne Produkt und versucht da irgendwie dann ein paar Cent rauszuhauen, sondern sagt, okay, wir machen dann bestimmte ausgewählte Produkte oder alle Produkte dann später nochmal so ein Sale, sage ich mal, wo man das dann versucht, da irgendwie Einsparungen dann weiterzugeben und dann, dass der Kunde dann profitiert im Endeffekt. Also hatte ich jetzt auch schon die ein oder anderen Seiten oder Nachrichten bekommen per E-Mail, wo dann geschrieben wurde, wir geben es nicht weiter, aber keine Sorge, bleiben Sie uns erhalten, wir machen nochmal einen Rabatt oder sowas. Also das könnte ich mir auch vorstellen. Ja, um mal den Blick über den Tellerrand nochmal zu wagen. Ich schaue natürlich auch mal, was KSM oder Peppermint oder so machen. Und mir ist eigentlich nicht zu Ohren gekommen, dass irgendein anderer Anime-Publisher in irgendeiner Art und Weise die Preise gesenkt hätte. Zumindest habe ich davon nichts gelesen. Vielleicht haben sie es heimlich und leise gemacht, aber das wäre natürlich auch eine richtig gute Promo-Aktion, das auch bei Social Media zu teilen. Wenn man schon die Preise senkt, dann nochmal ordentlich zu sagen, ja hier, wir haben gesenkt, jetzt könnt ihr kaufen hier bei uns, wir haben jetzt Ersparnisse en masse. Also ist es natürlich nicht, aber ich hatte nichts gelesen, weder bei KSM Peppermint, Leonine oder wie sie jetzt heißen, oder sonstigen anderen Anime-Publishern. Also ich glaube, Kase steht da nicht alleine da, was die Aha, ich weiß nicht. Nichtsenkung Also angeht. Anime Planet, ich hab auch gerade mal geguckt, also die geben diese Umsatzsteuer tatsächlich so weiter. Anime Planet, das müsste auch hier so Ah, okay. KSM-Produkte und Ja, sowas. genau. Also es gibt auch Leute, die das weitergeben. Also wie ist 16% Umsatzsteuer ausgewiesen und die Preise, das merkt man natürlich dann auch tatsächlich als Verbraucher, wenn die Preise irgendwie so 66 Cent auf einmal betragen oder 61 Cent. Ja, also es gibt wohl auch welche, die es weitertragen, aber es ist natürlich recht komisch, dass sie das nicht vermarkten oder sagen, hey Leute, na andererseits ist es gesetzlich vorgegeben, diese Ja. Mehrwertsteuersenkung, ja. Aber sie müssen die ja nicht an Aber den hast Kunden recht. weitergeben, ne? Das hatten wir ja gerade Ja, schon, ja. genau, hast recht, ja. Ich weiß nicht, ja. Schwieriges Thema, muss ich sagen, auch insgesamt. Ja. Machen wir weiter mit einem weiteren Produkt von Kase oder weiteren Produkten von Kase, wo die Mehrwertsteuersenkung auch nicht weitergegeben wurde, nämlich die Detektiv Conan Tassen. Da sind ja vier erschienen am 22. Juni im Sortiment von Kase. Die Tassen waren vorher auch schon woanders käuflich erwerbbar, unter anderem bei Amazon. Genau, und sind jetzt eben in das offizielle Sortiment von Kase gewandert. Also falls ihr dort die Tasse kaufen wollt, habt ihr jetzt die Möglichkeit dazu. Also es sind ja vier Tassen tatsächlich. Und auch die allerersten Tassen, die Kase in Deutschland vermarktet. Vorher gab es ja bei Kase eine schöne Plüschfigur von Conan und zwei Wandkalender. Nach denen es leider kein weiterer nach Deutschland geschafft hat. Und jetzt eben vier Tassen. Die Motive haben jetzt auch offizielle Namen bekommen. Und zwar einmal Conan und Ran, einmal Conan und Kaito Kid, einmal nur Conan Edogawa und einmal Shinichi und Ran. Also, ja. Wem das nicht sagt, der guckt sich die Motive am besten bei uns im Newsblog an und entscheidet dann, ob man sich die Tassen kaufen sollte. Also, ich finde die Motive, wie gesagt, alle sehr schick. Ja, 9,95 ist die unverbindliche Preisempfehlung im Shop von Kase. Genau, bei Amazon kosten sie, glaube ich, ähnlich viel. Und hinzu kommt noch, dass sie bei Kase in den letzten Tagen regelmäßig ausverkauft waren. Also muss man wirklich Glück haben, wenn man da mal eine erwischt im Sortiment. Dann am besten sofort zuschlagen und teurer weiterverkaufen. Nein, kleiner Spaß. Ja, aber wirklich regelmäßig gucken. Es gibt wohl ab und zu mal Lieferschwierigkeiten, aber manchmal sind sie halt einfach nicht im Shop drin und manchmal wohl dann wieder doch. Also da einfach mal ein bisschen nachgucken, ob sie zu haben sind und lasst euch dann vielleicht erstmal nicht über den Tisch ziehen, wenn es auf einmal nicht da sind und dass ihr dann für 30 € dann die Tasse kauft oder so. Nee. Sondern vielleicht auch nochmal abwarten. Vielleicht gibt es dann auch nochmal das Kassee, das sagt, okay, wir verkaufen es ja stückweise oder so. Oder vielleicht haben sie auch keinen Zugriff auf ihr Lager, wo die Tassen sind, wegen Corona. Keine Ahnung. Also da kann es ja Kann alles sein, möglich ja. denkbar, aber wie genau, ja, lasst euch da nicht über den Tisch ziehen und gebt zu viel Geld aus für die Tassen. Habt ihr denn Tassen gekauft? Frage in die Runde. Noch habe ich die Tasse nicht gekauft. Ich hatte, als wir die News damals berichteten, hatte ich eigentlich gedacht, ja, das mache ich dann persönlich vor Ort auf einer Convention bei Kasee am Stand. Das ist bislang leider nicht eingetreten. Von daher, ja, mal schauen, wann die nächste Convention kommt, wann man da hingehen kann und so. Ich will mir auf jeden Fall noch Tassen zulegen und ich hatte es auch schon damals gesagt, ich finde den Preis von 10 € finde ich ja sehr günstig, meiner Meinung nach. Ein Zehner kann man eigentlich für so eine schöne Tasse immer investieren und deswegen ist es auf meinem Finanzplan, mir mindestens eine Tasse auf jeden Fall zuzulegen und ja, ist geplant. Und wenn jetzt, wie gesagt, aktuell keine verfügbar ist, dann ich gehe mal davon aus, dass Kasee noch ein paar Tassen mehr produzieren wird, auch im Laufe der kommenden Monate, und dass man irgendwann durchaus auch so eine Tasse dann in den Händen halten wird und dass es nicht zu Lieferengpässen dann kommt. Ich trinke grundsätzlich nur aus Champagnergläsern, deswegen habe ich mir noch keine von den Tassen geholt. Ah, verständlich. Klassiker, ja. Und wenn ein Detective Conan Champagnerglas in den Handel kommen würde, Dann schlägt Lasse als erster zu und Jawohl. kauft gleich 20. Und ein Detective Conan Ja. Teller und Besteck, das fehlt auch noch, ja. Also, ich muss sagen, ich habe mir 3 Stück bestellt, sind allerdings noch nicht eingetroffen. Muss ich mal nachgucken, wann die kommen. Die einzige Tasse, die mich nicht geholt hat, war die Conan-Tasse. Die hat mich so designtechnisch nicht unbedingt abgeholt. Die anderen habe ich mir gleich 3 Stück geholt, auch wenn ich jetzt nicht der große Kaffeetrinker bin. Fand ich doch eine sehr coole Aktion. Und auch, wie gesagt, wie Olli schon, den Preis auch sehr günstig und deswegen habe ich da mal zugeschlagen. Genau, ich habe auch bisher noch nicht zugeschlagen, werde mir aber vielleicht noch die eine oder andere Tasse zulegen, dann, wenn Corona vielleicht auch wieder sich etwas gelegt hat, was wir sehr hoffen wollen. Ich kann aber nur jedem Fan auch ans Herz legen, diese Tassen zu kaufen, wenn ihr da so halbwegs Interesse habt. Vielleicht ist das auch wieder der Anstoß für Kasee, wenn sich die Tassen gut verkaufen, zu sagen, ja, wir bringen auch weiteres Conan Merchandise nach Deutschland. Das hatte man ja vor einigen Jahren, wie gesagt, schon mal angetestet, so mit den Wandkalendern und mit der Conan-Plüschfigur. Jetzt wieder ein weiterer Anlauf mit den Tassen. Ich denke, wenn da die Verkaufszahlen stimmen und ja, zumindest sind die Lager bei Kasee ja regelmäßig leer, das kann ja kein schlechtes Zeichen sein, dann könnten wir vielleicht auch in absehbarer Zeit noch weitere Artikel nach Deutschland bekommen. Ja, die Produktpalette aus Japan ist da ja sehr groß, da gibt es ja wirklich sehr viel Möglichkeiten, Detective Conan Merchandise nach Deutschland zu bringen. Ja, mal sehen, ob es da was Möglichkeiten gibt. Ich erinnere mich an meine Japan-Besuche, wo ich da stand und dann, es gibt das von Conan, das von Conan, das von Conan, das von Conan. Ich habe alles gekauft und das ging auch stark in den Conan Geldbeutel, den wir übrigens auch noch nicht haben, ne? Ein Conan Geldbeutel, das wäre doch mal eine Idee. Mit den Detective Boys drauf. Was? Nein, besser nicht. Aber dafür zahlst du in Japan immer nur 10% Steuer auf den Einkauf. Also von daher. Ja, das kann gut sein. Also ich, wie gesagt, in Japan, wenn man mal da ist, ich denke mal, das wird dem einen oder anderen auch so gehen, wenn man mal da ist und sonst so Conan-Merchandise-mäßig nicht unbedingt was bekommt, außer man importiert viel. Aber ansonsten, denke ich mal, schlägt der Conan-Fan da ordentlich zu. Aus Erfahrung kann ich sagen, das stimmt. Am besten gleich, wenn man nur einen Koffer braucht, noch einen zweiten mitnehmen. Der ist bei Langstreckenflügen häufig umsonst. Dann hat man noch einen leeren Koffer, wo man dann den ganzen Merchandise reintun kann. Gerade wenn man vielleicht noch mit Freunden unterwegs ist. Das geht ganz schnell voll, kann ich gerade sagen. Oder du kaufst dir einen Conan-Koffer vor Ort, mit dem du dann Ja, bitte. verreist. In Conantown. Hab ich noch nicht gefunden, aber ich werde Ausschau halten, wenn ich mal wieder da bin. Vielleicht gibt es ja auch diese, wie wir es letztens in der einen Folge hatten, diese, ja, diese Druckereiprodukte, die man über die Koffer so kleben kann oder so, wie bei dem Laster da. Ja, machen wir weiter und wechseln das Feld von Kasee rüber zu Prosimax. Da haben wir heute auch tatsächlich eine Meldung. Wir hatten ja schon letztes Mal berichtet, dass Prosimax an weiteren Detective Conan Folgen dran ist. Weiterhin an weiteren Detective Conan Folgen dran ist. Das kam ja auch sehr gut bei der Community an. Logischerweise, wenn Prosimax sagt, es könnte bald neue Detective Conan Folgen geben, kommt es immer gut an. Aber jetzt haben wir eine weitere Meldung zu Magikaito 1412. Und zwar wird diese Serie ab dem 20. Juli wiederholt auf dem Sendeplatz, wo momentan noch Detektiv Conan läuft. Also derzeit läuft der Detektiv Conan immer von Montag bis Freitag um 16.20 Uhr in Doppelfolgen. Die fünfte Staffel nochmal, die ja momentan noch auf DVD veröffentlicht wird. Genau, und das ist dann eben am 17. Juli, meine ich, das müsste der Freitag sein, vorbei. Und dann am Montag startet dann Magic Kaito 1412, auch in Doppelfolgen. Das heißt, diese 24 Episoden von Magic Kaito 1412 sind dann auch relativ schnell wieder durch. Welche Sendung dann danach den Platz übernehmen wird, das ist noch nicht bekannt. Da halten wir euch aber auch wie gewohnt auf dem Laufenden, auf conannews.org oder unseren sozialen Netzwerken. Genau, ich finde es auf jeden Fall sehr schön, dass Magic Kaito 1412 nochmal läuft. Das lief ja damals nach der Erstausstrahlung von Staffel 5 auch direkt im Anschluss auf dem Sendeplatz von Detektiv Conan. Das war dann, glaube ich, März 2019 müsste das gewesen sein. Also es ist auch schon knapp über ein Jahr her. Und ja, diese 24 Episoden kann man ja immer nochmal wieder gut zeigen. Ich finde, das hätte auch eigentlich einen guten Platz in der, ich wollte gerade Anime Night sagen, die Posimax. Heißt die auch Anime Night? Ja, die heißt auch Anime Night, ne? Kurios. Verdient, die halt immer am Freitag läuft, ihr wisst, was ich meine. Oder läuft die wieder am Dienstag? Am Freitag läuft sie, nicht wahr? Ja. Fände ich auch sehr schön, aber jetzt hat man sich dafür entschieden, das unter der Woche zu zeigen. Genau, falls ihr da keine Lust drauf habt, ihr könnt die ganze Serie auch bei Peppermint Anime auf DVD und Blu-ray kaufen. Und die gibt es auch bei Wakanim, Netflix gibt es die auch und bei Animax On Demand ist die, glaube ich, auch verfügbar. Also zum Stream gibt es da auch einige Möglichkeiten. Ja, und falls ihr die Serie noch nicht kennt, schaut da gerne mal rein. Ja, ich werde auf jeden Fall auch bei ProSiebenMax reinschauen. Ich hatte es damals bei der Erstausstrahlung tatsächlich nicht gemacht, weil ich da dann dachte, ja, die kommen ja gerade auf DVD oder in Zukunft oder so, dann schaue ich mir die dort an, aber jetzt dann bei ProSiebenMax und du hast es gesagt, Doppelfolgen täglich, da sind diese 24 Episoden ja relativ schnell rum, 12 Tage, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Das ist ja eine so kurze Zeit, da kann man die dann mal eben investieren. Genau, dann würden wir jetzt eigentlich weitermachen mit dem Manga im Deutschland-Bereich. Da ist allerdings nicht so viel passiert. Um genauer zu sein, ist dort gar nichts passiert im letzten Monat. Aber sobald es dort neue Veröffentlichungen oder neue Ankündigungen seitens Egmont Manga geben sollte, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden, wie gewohnt bei conannews.org oder unseren sozialen Medien. Es ist allerdings erschienen ein neues Weekly-Kapitel, da geht es seit nach einiger Zeit mal weiter. Kapitel 1055 ist erschienen und die Details dazu hat wie gewohnt Lasse. Genau, beziehungsweise genauer gesagt, das Kapitel erschien bereits in Japan. Das Weekly-Kapitel erscheint hoffentlich, Daumen drücken, morgen, wenn ihr diesen Podcast gleich am Sonntag hört. Am 28. April kam das letzte Kapitel ohne Rückkehrdatum am Ende, also es wurde nicht gesagt, in welcher Shonen Sunday der Manga weitergeht. Haben wir ja schon vermutet, beziehungsweise habe ich vermutet, da Gosho Aoyama laut eigener Aussage und allem, was er zeigt, gesund war, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass es Planungsunsicherheiten wegen Covid-19 gibt. Und das ist es wahrscheinlich auch gewesen, denn jetzt so im Zeitraum Juni, Juli hat die Shonen Sunday zwei zusätzliche Doppelausgaben oder beziehungsweise Doppelnummern. Ich habe das hier schon mal erklärt, aber ich mache es gerne nochmal. Es gibt ja 52 Wochen, das heißt, es müssen eigentlich 52 Magazine von einem wöchentlichen Magazin erscheinen, aber dem ist nicht so, sondern es gibt vier Punkte im Jahr, wo die Magazine eine Woche Pause machen. Damit sie aber trotzdem auf 52 Nummern pro Jahr kommen, werden dann die Nummern von der Woche, die ausfällt, auf die vorherige Ausgabe mit draufgeschrieben. So wird dann, wenn es dann zum Beispiel Ausgabe 27 ist, jetzt mal als Beispiel, und in der nächsten Woche wäre Ausgabe 28, dann ist die 27, wird dann zu 27-28 eben, damit man weiterhin auf 52 Nummern kommt, obwohl man eigentlich nur 48 Magazine im Jahr veröffentlicht. Im Regelfall passiert das viermal im Jahr bei so ziemlich jedem Magazin und so auch der Shonen Sunday, nämlich zu Weihnachten, zu Neujahr, zur Golden Week im April und zum Obernfest im August. Dieses Jahr aber wegen Covid-19 ist alles ein bisschen anders, deswegen jetzt Anfang Juni und Anfang Juli zwei zusätzliche Doppelnummern, das heißt zwei zusätzliche Wochen, in denen kein Magazin erscheint und vermutlich, weil es da eben Unsicherheit gab, welche Nummer nun welche Woche erscheinen wird, wurde wahrscheinlich Ende April bei Con noch nichts festgelegt. Nun ist die Ausgabe erschienen in einer dieser unplanmäßigen Doppelnummern, nämlich der Nummer 3132-2020 vom 1. Juli, was natürlich darum bedeutet, dass wir auf die nächste Ausgabe eine Woche warten müssen, weil eben in der Woche vom 8. Juli keine Show on Sunday erscheint und dann erst wieder am 15. Juli mit der Ausgabe 33/2020 ein Kapitel erscheint. So, das nochmal zu technischen Daten, weil manche Leute haben sich ja vielleicht gedacht, ist Kusche Aoyama ja mal wieder krank? Nein, ist er nicht. Einfach nur Planungsunsicherheit. Worum geht es diesmal in dem Fall? Ich werde ihn nur kurz anreißen, weil wir haben ja bisher auch nur das erste Kapitel. Auf das zweite müssen wir noch ein bisschen warten, wie gerade schon angesprochen. Kokoro steckt in einer sehr misslichen Lage, denn er sitzt auf dem Klo und hat kein Klopapier. Oh Nein. nein. Was ist das denn? Das kommt mir so bekannt vor. Ja. Ja. Kann jeder irgendwie jetzt nachempfinden. Er will eigentlich natürlich ran Bescheid sagen, hey, bring mir mal Klopapier her. Das geht aber nicht so leicht, denn er sitzt auf dem Gäste-WC der Detektei, weil es ein Notfall war. Und in der Detektei ist gerade Yoko Okino zu Gast. Und wenn die süße Yoko dabei ist, will er natürlich nicht mit lauter Stimme rufen, ran, bring mir mal Klopapier. Und ihr das auch nicht irgendwie am Telefon oder per SMS sagen, weil er hat Angst, dass Ran sonst zu Yoko tratschen würde. Und diese Blöße will er sich vor Yoko natürlich nicht geben. Yoko war in die Detektei gekommen, kurz nachdem Kogoro versehentlich Rans Butter-Sandwiches aus dem Kühlschrank gegessen hat, woran sagt, Paps, die waren schon 2 Tage abgelaufen, ich wollte sie eigentlich wegschmeißen. Tut mir echt leid, habe ich nicht rechtzeitig weggeschmissen, aber Kogoro so, ach ja, 2 Tage, macht ja nichts, wo Ran dann gleich denkt, sein Schreibtisch ist aufgeräumt. Er meckert mich nicht deswegen an und er trägt einen netten Anzug. Hat er vielleicht eine Affäre? Aber nein, es ist einfach Yoko, die zu Besuch ist. Sie ist dann da und berichtet von einem Fall, der in einer Villa passiert, wo Yoko vielleicht einen Film dreht. Also es soll ein Film drehen, wo Yoko zum ersten Mal eine böse Figur spielt, eine Teufelin. Und da hat sie mit einem Produzenten gerade irgendwie eine Location gescoutet, wo eine von einer Villa, wo eine tatsächliche Familie wohnt. Und in dieser Villa ereignen sich dann ein paar unheimliche Ereignisse und schließlich wird eines der Familienmitglieder, die dort wohnen, auf dem Dachboden ermordet aufgefunden. Und es gibt auch einen Rätselcode mit Spielkarten ausgelegt, den man natürlich lösen könnte. Und tatsächlich, schon nach dem ersten Kapitel, wenige Stunden nach Release in Japan, hat es ein Conan-Fanblog geschafft. Den Code zu entschlüsseln, hatte jemand bei uns im Conan-Forum geschrieben. Das nehme ich natürlich jetzt hier nicht vorweg. Schon gleich beim ersten Kapitel. Vielleicht kommt ihr ja selber drauf. Jedenfalls Yoko bittet dann Kokoro, hey, diesen Fall, bitte lösen Sie ihn. Und das ist dann der Moment, wo Koros Magen sich meldet und er verschwindet aufs Klo. Wer dann aber erscheint, ist Kanenori Wakita. Der wollte nämlich gerade vorbeikommen und ein bisschen Gratis-Sushi vorbeibringen, vermutlich wieder im Austausch gegen irgendwelche Geschichten von Kogoro. Und sagt, hey, hier, ich habe das auch gerade zufällig gehört. Das klingt ja alles furchtbar interessant. Und damit endet dieses erste Kapitel des Falls, wo man vielleicht vermuten kann, Kokoro will Ran nicht anschreiben, aber er will Conan. Er sagt, ich habe keine Wahl, ich muss mich auf dieses kleine Kind verlassen, um irgendwie meine Gedanken zum Fall irgendwie rauszuposaunen, was natürlich irgendwie lustig wäre, wenn Kokoro zum ersten Mal seit 15 Jahren einen Fall selbst löst, aber auf der Toilette festhängt und die Lösung Conan sagen muss. Dass dann quasi der schlafende Conan, beziehungsweise wahrscheinlich der wache Conan, der vielleicht die Lösung von Kokoro bekommt. Was für ein Dilemma. Da kann man nur sagen, hätte sich Kokoro mal eines von diesen fancy japanischen Klos gekauft, wo der Hintern automatisch mit Wasser ausgespült wird. Es wundert mich eigentlich, dass er das noch nicht hat. Ich vermute ja, er war einfach zu geizig für das Gäste-WC der Detektei, so ein fancy Klo irgendwie zu beschaffen. Und das beißt ihn jetzt in den Arsch. Ganz wörtlich. Ja, Ja. wie gesagt, das Kapitel kommt, wenn ihr es hier am Sonntag hört, den Podcast hoffentlich morgen raus als Detective Conan Weekly. Und dann das nächste japanische Kapitel erscheint am 15. Juli. Ja, ich persönlich finde sehr schön, dass Yoko Okino mal wieder auftritt. Ist ja auch schon eine ganze Weile her. Ich kann jetzt nicht sagen, wann sie das letzte Mal aufgetreten ist. Vielleicht einer von euch oder von den aufmerksamen Wiki-Lesern, Mitschreibern. Aber ja, wir haben sie schon ewig nicht mehr gesehen gefühlt und deswegen bin ich ja glücklich darüber, dass sie mal wieder eine kleine oder vielleicht auch größere Rolle hier bekommt und ja, mal schauen, wie sich das Ganze so entwickelt und ob Coron dann noch sein Klopapier bekommt. Es erinnert mich so ein bisschen, um kurz einzuwerfen, dass an so eine Filler-Episode, die wir gezeigt oder gesehen hatten in Japan, wo Kogoro so ein Tor schießen sollte, das Golden Goal der J-League oder sowas, und Stimmt, da dann war auch was auch mitmachen, ja. seinen Durchfall hatte und dann natürlich gnadenlos versagt bei diesem Torschuss. Ja, klingt so ein bisschen, erinnert mich ein bisschen daran. Ich habe es nachgeguckt. Wir haben Yoko Okino mehrmals im Fernsehen mal gesehen, aber das letzte Mal, wo wir sie in Persona gesehen haben, war der Fall mit Higo im Restaurant. Die Verdächtigen sind ein Hot Couple. Ja, das war auch ein schöner Fall. Wir müssen das unbedingt nachforschen. Ja, ich engagiere Sie. Alles klar. Okay, ja, wir gehen sofort hin. Ja, dann machen wir weiter mit der spoilerfreien Zone. Da haben wir diesmal eine Meldung für euch und zwar betreffend Film 24, The Scarlet Bullet. Der wurde ja aufgrund der Covid-19-Pandemie verschoben, zunächst auf unbestimmte Zeit. Und jetzt wurde bekannt, dass der Film tatsächlich erst im April 2021, also im nächsten Jahr, in den japanischen Kinos starten wird. Genau, die Verschiebung war wegen der Covid-19-Pandemie. Und ich finde es persönlich auch sehr gut, dass der Film nicht noch in diesem Jahr gezeigt wird und irgendwie dazwischen gequetscht wird, sondern auch tatsächlich wie die Olympischen Spiele um ein Jahr verschoben, 2021. Und wir dann den Film dort regulär zur Golden Week im Kino zu sehen bekommen, also natürlich nur in Japan. Die deutsche Veröffentlichung wird sich damit einhergehend natürlich auch schätzungsweise um genau ein Jahr verschieben, also einfach genau alles um ein Jahr verrückt. Und ja, 2020 bleiben wir damit ohne einen Detective Conan-Film auf der Strecke, das erste Mal seit Film 1 an den Start ging. Das war ja seit Film 1 ein jährlicher Veröffentlichungsrhythmus, der jetzt erstmals unterbrochen wurde wegen Corona. Aber ja, es gibt für alles ein erstes Mal und es gibt ja gerade jetzt wegen Corona so viele Premieren und Verschiebungen historischen Ausmaßes. Ja, finde ich persönlich sehr, sehr schön, dass Conan erst im nächsten Jahr startet. Muss ich ehrlich sagen, so traurig die Nachricht eigentlich auch ist, ich freue mich, dass man es nicht noch in diesem Jahr dazwischen gequetscht hat, denn wer weiß, was dieses Jahr noch alles passieren kann, auch zwecks Covid-19 und Corona. Ja, ich muss auch sagen, ich bin sehr glücklich. Ich finde, das ist eigentlich auf vielen Fronten die optimale Lösung, wie man diesen Film irgendwie zeigen könnte. Wir entlasten damit die Arbeiten für Film 25. Wir entlasten die Kinos. Wir entlasten, also wir, man entlastet damit den Druck der Leute ins Kino zu gehen. Und man behält sich natürlich diese Tradition bei. Das Con nur in der Golden Week erscheint, das wäre natürlich auch irgendwie, wenn es im November erscheint. Aber ja, also ich finde es die optimale Lösung, die sie jetzt unter diesen unglücklichen Umständen hätten wählen können. Gerade auch im Blick auf die Olympischen Spiele. Ja, bin ich ganz bei euch. Also, das ist, passt einfach auch, weil der Film natürlich auch die thematische Setzung hat, auch auf diese Olympischen Spiele, finde ich es auch diesbezüglich sehr gut, ne? Also, bin sehr zufrieden mit dieser Ankündigung. Alles andere hätte ich für sehr ungünstig empfunden. Dann würde ich sagen, wir springen von dem großen Bildschirm, von der großen Leinwand rüber auf die kleine Leinwand bezüglich des TV-Anime. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme des Podcasts haben wir natürlich noch nicht die Folge gesehen, die, wenn ihr den Podcast am Sonntag hört, gestern gelaufen ist. Die erste Filler-Folge seit Monaten, beziehungsweise die erste neue Folge seit Monaten. Das Geheimnis der Suche nach der Ehefrau, Episode 975, die ja ursprünglich mal im April für Episode 976 geplant war, aber es jetzt als 975 am 4. Juli gelaufen ist, wenn ihr diesen Podcast hört. Dabei bleibt es aber tatsächlich nicht, denn von dem, was wir Stand jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme durch Magazin TV-Pläne wissen, ist, dass eine Woche danach, am 11. Juli, erneut ein Remaster kommt, beziehungsweise eine Wiederholung. Diesmal aber tatsächlich nicht von einer neueren Folge, wie jetzt in letzten Monaten seit April. Da kam ja immer so von 600 bis 900 irgendwelche Folgen. Diesmal tatsächlich mal wieder ein richtiges Remaster von einer ganz, ganz alten Folge von 1999, nämlich Folge 143, die in Deutschland als Folge 153 gelaufen ist, unter dem Titel Nachtaufnahmen, ein einteiliger Filler. Und was dann den restlichen Juli passiert, das wissen wir Stand jetzt noch nicht. Vielleicht kommen wieder neue Filler. Vielleicht kommt auch eine neue Manga-Umsetzung. Na, bleibt alles irgendwie schwierig, aber eine neue Folge nach Monaten. Ein Filler. Juhu. Ein Lichtblick am Ende des Tunnels. Er hätte damit gerechnet, dass man Filler für Furore sorgen wird. Ja, bin sehr froh, dass zumindest jetzt mal ein bisschen weitergeht. Ja, beim Manga wäre ich auch vorsichtig. Ich meine, jetzt können wir froh sein, dass er wieder losgeht in Japan. Japanische Manga, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen für eine mögliche Manga-Umsetzung dieses Jahr. Ja, aber ich bin auf jeden Fall erstmal froh, dass wir überhaupt einen neuen Filler mit neuen tollen Inhalten, und ich bin schon sehr gespannt. Ja, vor allen Dingen auch mal wieder ein Conan Opening und Ending zu sehen mit Musik. Ich meine, das ist immer das Gleiche so, aber ich habe schon ewig kein Conan Opening und Ending mehr gehört. Also ich vermisse es so ein bisschen, muss ich echt sagen. Jetzt mal abgesehen von dem, was wir hier in Deutschland haben, aber in Japan ist ja japanisch halt, ne? Du hast bestimmt auch das Episoden-News-Schreiben vermisst, nicht wahr? Nach den ganzen Wiederholungen, die jetzt kamen, mussten wir ja nichts schreiben für den News-Blog. Ja, ist auch mal schön, wenn man da mal wieder eine News verfassen kann. Ja, genau. Ich hoffe ja, dass die News dann auch gut wird. Das verlernt man ja nicht. Nach all der Zeit ist wie Fahrradfahren, nur im Sitzen, obwohl man sitzt auch beim Fahrradfahren. Von daher, die News, wie gesagt, müsste, wenn alles planmäßig geklappt hat, gestern erschienen sein. Vielleicht habt ihr sie ja schon gelesen und kommentiert und wisst jetzt schon etwas mehr, als wir zum Zeitpunkt der Aufnahme wissen. Und falls man sich noch erinnert, das war natürlich auch für den 18. April, einen Tag nach Kinostart, die übliche Tie-In-Episode angekündigt, der Staubmysterium und der Baker Einkaufsstraße, die ursprünglich geplante Episode 975. Die steht nicht auf dem Plan, und zu der wurde offiziell noch nichts kommuniziert, was kein Verwunder ist, denn zum Anime, wie man immer wieder feststellen muss, wurde bisher gar nichts kommuniziert. Also es offiziell gab es auch keine Pause und keinen Produktionsstopp, weil dazu wurde nie was gesagt. Und auch zum Verbleib dieser Episode wurde bisher noch nichts kommuniziert, aber man kann natürlich clever kombinieren und sich denken, dass diese Tie-In-Episode zu Film 24 dann auch erst laufen wird, wenn Film 24 im Kino ist. Das heißt, das Staubmysterium der Baker Einkaufsstraße wird sich von Folge 975 vermutlich ein paar viele Nummern nach oben verschieben. Das nenne ich doch mal nettes Trivia, was dann im Wiki später stehen kann. Genau, es wird dann Folge 1000. Ich prophezeie das jetzt hier. Nein, bin jetzt persönlich sehr gespannt, was Folge 1000 wird. Man sollte aber wirklich nichts mit einem großen Kracher oder so rechnen. Das wird nicht kommen. Aber ich denke, dass vor allem viele Newsseiten, auch die allgemein über Anime berichten, diese Folge 1000, denke ich mal, auf dem Schirm haben werden und dann darüber berichten werden. Von daher sollte es sich zumindest der Conan Anime vielleicht ein paar Gedanken machen, was sie denn genau zu Folge 1000 zeigen, ob es denn eine Manga-Umsetzung wird oder ein herausragender Filler. Ja, aber wenn man schon ein bisschen den Hype so mitnehmen kann oder die Erwartung, dass darüber berichtet wird, dann sollte man noch zumindest halbwegs was Gutes liefern, finde ich persönlich. Ja, vielleicht wird es ja wieder eine Anime-Episode in Spielfilmlänge. Hatten wir, glaube ich, irgendwann auch Oh schon mal. ja. Also, mal schauen. Hier winkt mit dem Zaunpfahl nach Japan an die japanische Produktion. Wer kann Japanisch und übersetzt das mal eben? Sie remaken einfach als Episode 1000 nochmal Episode 1. Das ist dann Episode 1 Teil Episode 2. One! Episode 1, 2. Jetzt erst Und recht. Folge 1001 wird dann Episode 2 und dann kommt Episode 3 und ja, gut, ich merke schon. Episode 3, die Rache der Männer in Schwarz, oder? Ja, genau. Ja. Nur die wichtigen Folgen werden nochmal geremaked. Das könnte man natürlich auch tun, aber das ist dann wirklich Zukunftsmusik, wenn Conan irgendwann mal abgeschlossen sein wollte, woran derzeit ja nicht zu denken ist. Das ist übrigens auch ein sehr anderes Thema. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal einen Podcast zu gemacht. Wir könnten auch mal wieder drüber sprechen. Falls euch das interessiert, schreibt es in die Kommentare. Hashtag Detektiv Conan Kai. Genau. Ja, Kai. Ja, damit sind wir dann auch am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ich hoffe, ihr habt wieder vieles gelernt, viele neue Informationen hier heute mitgenommen zu Detektiv Conan. Schreibt uns gern eure Meinung zu den verschiedenen Themen in die Kommentare. Dafür sind die Kommentare ja auch da. Genau, ich verweise noch auf unsere Kontaktmöglichkeiten. ConanWiki.org, ConanForum.org, ConanNews.org, Twitter.com/ConanNews, Facebook.com/ConanNews, Instagram.com/ConanNews. Und ihr könnt diesen Podcast hören bei YouTube, Spotify, Apple iTunes und einigen weiteren Plattformen. Also, falls ihr uns dort hört, herzliche Grüße. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bleibt sicher in diesen Zeiten weiterhin. Tschüss, macht's gut. Ja, ich verabschiede mich auch und bedanke mich bei euch für eure Hörertreue, dass ihr uns auch nach der längeren Pause, ja, weiterhin hört und wir euch ein wenig die Zeit vertreiben können.